Der zweite Teil des Soundchecks im DLF, heute mit Ska-Musik und mit Rainer Blome am Mikrofon. Hinter dem afrikanisch klingenden Gruppennamen Ngobo Ngobo, das ist die Gruppe, die wir gerade gehört haben, verbirgt sich eine deutsche Ska-Gruppe aus dem Süden der Republik. Daher, genauer aus einem kleinen Kaff in der Nähe von Heidelberg, kommt auch Deutschlands erfolgreichste Ska-Gruppe, und zwar die Bastas. Looked so nice, but all she did was playing hard to get. Dancing. most beautiful girl to be found. Tried so hard, but all in vain. She looked so fine, I knew I should make her. Formula for world peace. Everybody on the righteous increase, accelerate the pace in a place. I get off first, I do not react to erase. I'm not a reactionary or a soft fairy with a broken wrist who tends to get scary, period. No and, if, but, or comma. I'm just another brother ready for the next drama. In the cause of peace for me, a good idea. If you agree, supersede, impede, or interfere, it won't be pretty, there will be no plea. Think twice now, while you have the opportunity, the subject is peace with a new twist. And if you're thinking about taking mine, something like this. World peace is my enemy, walking a plank. Fewer words were never spoken by MC Shank. Peace is one heart. That peace is one heart. That peace is one heart. That peace is one heart. You wanna hide away your tears from your right. Accept the situation in this world of competition. There's no way to escape from this situation. It seems to be an illusion in this world of confusion. Let this coming to final conclusion. Running, fighting, loving and hating. Special education, I'm a sort of skating. The stones are quiet, the ear. That you open thing and try and see. That music fiction that peace is one heart. We sing ah la la la. That peace is one heart. We say yeah, oh we say yeah. And that peace is one heart. We sing ah la la la. That peace is one heart. We say yeah. Heavy top with climbing, narcissus, so small to be yeah. The loneliness out so small it will, be right. Shoulders out to the small to take. Peace is one. peace is one. Ha. We say yeah, yeah, we say yeah, yeah, yeah, yeah. Peace is one. Ha. We sing la la la la. That peace is drei Ska-Gruppen aus deutschen Landen. Nach den Busters hörten wir noch Messer Banzani und zum Schluss aus Köln die Banana Peel Slippers. Wie kommt man als deutscher Musiker eigentlich dazu, eine so exotische, aber gleichzeitig auch alte Musik wie den Ska zu spielen? Hier die Antwort der Busters. Jo, warum nicht? Weil Ska ist einfach eine lustige Musik. Also ich meine, Ska war ja, ist ja schon immer da. Also seit es mal. Seit 2000 Jahren. Etwa. Und es gibt, seitdem gab es eigentlich immer Leute, die Ska gemacht haben und die dann auch. In verschiedensten Formen. Ja, diesen Stil aufgegriffen haben und. Zur Musikgeschichte. Meinetwegen auch weiterentwickelt haben, ihren eigenen Einfluss dazu gegeben haben. Ja, vor allem ist es auch so, muss man sagen, dass bei uns die Musik. Dass die fast jeder bei uns gehört hat, damals Ende der 70er, Anfang der 80er, als die Two-Tone-Musik nach Deutschland rübergekommen ist. Das hat ja jeder mitgemacht hier. Das hat ja jeder in Mark und Knochen hineingedrückt bekommen. Auf diversen Fäden, als wir so irgendwie noch so teenie-mäßig unterwegs waren, ja. Schulzeit. Damals haben wir eigentlich auch schon auf Sachen wie Madness so abgetanzt und haben das länger, fast 2000 Jahre. Selector halt und The Beat und so. Aber wir wussten, haben auch damals schon irgendwie dann auch so langsam was von Desmond Dekker und so gehört und die Urwurzeln. Ja, die Urwurzeln so auch noch. Ich meine, an sich ist halt Ska eine sehr schön rhythmische Musik und man lässt sich gut drauf tanzen und sie strahlt einfach nur Positives aus und Ja, Fadi. Fadi. Es gibt aber auch eine Fundi-Fraktion in der Band, die mehr auf wirklich alte Sachen steht. Aus Anfang 60er Jahre gab. Was soll denn das heißen? Ja, dann damals. Traditionalist. Das waren nochmal die Busters mit einem ihrer älteren Titel, in dem sie zeigten, dass sie auch viele andere Einflüsse in ihrer Musik verarbeiten. Ich sagte es bereits, Ska wird seit ein paar Jahren nahezu überall in der Welt gespielt. Eine Auswahl gibt's jetzt in den nächsten rund 25 Minuten zu hören. Darunter Ska-Bands aus Ländern wie den USA, aus Mexiko, Venezuela, aus Spanien und aus Japan. Und natürlich auch aus Großbritannien. Dabei die Trojans, eine Band, die irische und gälische Folklore mit Ska verbindet. Talk about the mama at the end of the road. Get sweets to the children. Hanging at her coat. Big fat mama with a big, big face. She really got a good heart, although she's lacking in grace.

To cure your ills, so each each and every one of you. If you wanna have some fun, let's do the Gaelic ska and come and let's have some fun. Yeah! Hooligans, hooligans, make up your mind. Whoa, mother been weeping. Dave and Mary Jones. Dave and Mary. 7 Ska-Bands aus 6 verschiedenen Ländern hier im Soundcheck des Deutschlandfunks. Beweis für die Internationalität der Ska-Musik. Dass Ska durchaus zeitgemäß gespielt werden kann, mit Einflüssen sogar aus Funk und Hip-Hop, das zeigt die Gruppe Maroon Town. Das sind junge Engländer jamaikanischer Abstammung und die hören wir jetzt allerdings mit einer Referenz vor dem Ska der Urväter, Nostalgia. Go away, go away. Das waren nochmal die Banana Peel Slippers aus Köln. Der Soundtrack mit Ska-Musik aus drei Jahrzehnten und aus vielen Ländern geht zu Ende mit einem Jamaikaner in London, der seinen Ska mit Elementen aus der House Music verbindet. Long CD und Mantel Ska. Von dieser Stelle aber vorher noch Tschüss, bis zum nächsten Mal und Dankeschön fürs Zuhören, sagt Rainer Blome. Different range of scassing. Hit it! Mantis.